was ist das? Was? Wo? Da, hinter dir, der Gorilla. Ich hab doch gesagt, ich will nicht in den Zoo. Hier gibt es wilde Tiere. Sag mal, Hinky, spinnst du? Aber wieso da, das wilde Tier hinter dir? Ach, das ist doch nur der Kopf von dem Gorilla-Kostüm, das wir uns aus dem Neustädter Kostümverleih ausgeliehen haben. Schon vergessen? Ach so, ja. Stimmt, wir wollten. Doch, ja, was? Ach, wir wollten gleich nebenan in die Villa des Barons von Zwiebelschreck einsteigen, ein paar wertvolle Sachen klauen und uns, ne? Als Tiere verkleiden. Genau, zur Tarnung. Und dann wollten wir, na, was, Hinky? Ein Eis kaufen. Was wollen wir im Zoo? Ach so, im Zoo. Ja, klar. Wir wollten die Zookasse klauen. Ja. Und dann kaufen wir uns ein Eis. Sag mal, kannst du auch noch an etwas anderes denken als an dein blödes Eis? Du weißt, dass ich Eis für mein Leben gern mag. Ja, ich weiß, dass du Bohnenstange. Oh, Kartoffelkloß. Oh, dürrer Hering. Fetter Rollmops. Langer Spargel. Spargel-Eis. Oh. Das ist bestimmt lecker. Ich geb's auf.